Nick, im Namen des LAPD und der gesamten Menschheit möchte ich Ihnen meinen tief empfundenen Dank aussprechen. Keine Ursache. Einer muss sich ja um die Drecksarbeit kümmern. Wir stehen tief in Ihrer Schuld. Chief, meine Belohnung ist, wenn das Gute triumphiert. Ist ja gut, Nick. Vicky, ich tue dies für die Hilflosen und Schwachen. Chief, wie verlief der Einsatz im Ride Cycle Club? Wie Nick vorhergesagt hatte, verwandelte sich die gesamte Gang wie auf Knopfdruck in eine Horde blutrünstiger Bestien. Wohlweislich hat man den Club umstellt. Es gibt keine Überlebenden. Gute Arbeit, Chief. Damit dürfte die gesamte Gang ausgelöscht worden sein. In der Tat. Mit der physischen Vernichtung der South Central Wolves haben wir dem Drogenhandel einen schweren Schlag versetzt. Operation Tantalus ist ein voller Erfolg. Das Böse wird sich hüten, mir so bald nochmals in die Quere zu kommen. Nick, hast du mal an die Kinder gedacht? Wie konntest du nur zulassen, dass Jack das Pulse-Device aktiviert? Das ist ja wohl kaum meine Schuld. Miss LaBelle, machen Sie sich keine Sorgen. Die Kinder befinden sich in unserer Obhut. Wir konnten Professor Donegan aus dem Club befreien und für unsere Sache gewinnen. Er und Ralph kümmern sich um die Kinder. Nick, Vicky, gut euch zu sehen. Danke, Ralph. Mr. Dobronski, Sie haben es tatsächlich geschafft. Sie sind ein wahrer Teufelskerl. Tja, das Böse hat es erneut versucht. Und ich war wieder stärker. Was ist mit den Kindern? Kommt mit, ich zeig sie euch. Wir konnten sie doch vor der Geldübergabe in Quarantäne nehmen. Oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Tja, wir konnten sie vor der Wirkung des Psyremike nicht schützen, aber wir können sie vor sich schützen. Es muss doch etwas geben, was wir für sie tun können. Ich arbeite natürlich fieberhaft an einer Therapie und bis dahin bleiben sie hier als Gäste. In einer Gummizelle? Ach, das wächst sich doch alles raus. Hey, die da vorne, die kenne ich. Die mit dem Käppi? Genau, vom Schulhof. Na, Fräulein Neumann Klug, immer noch keinen Bonbon? Oh, entschuldige, das heißt ja einen Bonbon. Haha, guckt euch die an! Gucci, Gucci, Gucci! Oh, da ist aber jemand sauer! Gut, dass das Handy eine Kamera hat, das glaubt mir sonst keiner! Nick? Nick Dobronski und die Wölfe von South Central, eine Produktion der Agency. Es sprachen in Reihenfolge der Erscheinung Manboy X als Erzähler, The Godfather of Hacienda Peter, die Katja als Inge, Eckhard Bolle, Nick Dobronski, Paul als Danny und Theresa Schramke als Mutter, Anna Kopitsch als Radiomoderatorin, Valencia als Chief, Asiba Akoho, Vicky LaBelle, Pierre Leger, Ralph, Marco Bergmann, Jacques. Merle als Kind auf dem Schulhof und Urs Adrian von Wulfen als Vater. Das Grö als Dealer, Kieme als Sergeant Cooper. Mabel als Stripperin, Johannes Kasser als Rusty. Markus Wissing, Dirk und Johannes Osmond als Professor Donegan. Chris vom Trio oft unterschätzt als Mitglied des Überfallkommandos und Stefan Roth als weiteres Mitglied des Überfallkommandos. Buch und Regie Anna Kopitsch und Manboy X. Musik Manboy X und die Präriehäschen. Musikproduktion Krazekowski.